Kapitel 5. Die Anamnese. Übung 5.3. Zur Aussprache. Die spezielle Anamnese. Herz-Kreislauf-System, Brustschmerzen, enge Gefühl in der Brust, Angina pectoris. Haben Sie Brustschmerzen oder ein enge Gefühl in der Brust? Wo genau haben Sie Schmerzen? Wo genau tut es weh? Strahlen die Schmerzen in eine bestimmte Körperpartie aus? Wenn ja, wohin? Seit wann haben Sie die Beschwerden? In welcher Situation sind die Beschwerden aufgetreten? Treten die Beschwerden auch in Ruhe oder nur bei Belastung auf? Sind die Beschwerden verbunden mit dem Atmen? Sind die Beschwerden verknüpft mit der Nahrungsaufnahme, mit dem Essen? Sind die Schmerzen abhängig davon, ob Sie stehen, sitzen oder liegen? Haben Sie Schweißausbrüche bemerkt? Ist Luftnot aufgetreten? Ist Ihnen übel oder schlecht? Haben Sie erbrochen? Haben Sie bei derartigen Beschwerden bereits einmal ein Nitropräparat eingenommen? Haben sich die Beschwerden dadurch verbessert? Haben Sie öfter Sodbrennen oder saures Aufstoßen? Herzklopfen, Schwindel, Sturzanfälle. Haben Sie oft Herzklopfen, Stolpern oder Rasen nach körperlicher Belastung oder auch in Ruhe? Haben Sie schon einmal das Bewusstsein verloren? Waren Sie ohnmächtig? Ist Ihnen schwindelig oder wird Ihnen schwarz vor Augen? Sonstiges. Müssen Sie nachts Wasser lassen? Wenn ja, wie oft? Haben Sie geschwollene Beine? Risikofaktoren. Sind Sie zuckerkrank? Haben Sie Bluthochdruck? Rauchen Sie? Vorerkrankungen. Hatten Sie als Kind angeborene Herzfehler oder häufig eitrige Mandelentzündungen? Hatten Sie als Kind rheumatisches Fieber? Haben Sie einen Herzschrittmacher? Atmungssystem, Atemnot, Luftnot. Haben Sie Probleme, Luft zu bekommen, wenn Sie sich anstrengen? Beim Gehen, beim Treppensteigen? Haben Sie schon Luftnot, wenn Sie sich gar nicht bewegen? Husten. Können Sie den Husten genauer beschreiben? Ist er trocken oder haben Sie auch Auswurf bemerkt? Tritt der Husten zu bestimmten Tageszeiten auf? Haben Sie Auswurf? Welche Farbe und Konsistenz hat der Auswurf? Haben Sie etwas verschluckt? Sind Sie heiser? Schmerzen. Haben Sie Schmerzen beim Atmen? Bestehen diese Schmerzen beim Ein- oder Ausatmen, gegebenenfalls beim tiefen Luftholen? Risikofaktoren. Rauchen Sie? Wenn ja, wie viele Zigaretten pro Tag und seit wie vielen Jahren? Haben Sie auf der Arbeit mit belastenden Dämpfen oder Stäuben zu tun? Verdauungs- und Harnsystem, Leib- oder Bauchschmerzen. Haben Sie beobachtet, dass die Aufnahme von speziellen Lebensmitteln zu den Schmerzen führt? Appetit. Hat sich Ihr Appetit verändert? Leiden Sie an Appetitlosigkeit? Verdauung. Ist Ihnen übel? Haben Sie erbrochen? Müssen Sie häufig sauer aufstoßen? Haben Sie Bauchkrämpfe oder Koliken? Haben Sie ein Völlegefühl? Leiden Sie an Blähungen? Lebensmittel. Treten die Beschwerden nach der Einnahme bestimmter Lebensmittel auf? Werden die Beschwerden durch bestimmte Lebensmittel ausgelöst? Haben Sie in den letzten Stunden etwas Spezielles gegessen, wie zum Beispiel Pilze, Eier, Mayonnaise, Hühnerfleisch? Sind Sie auf bestimmte Lebensmittel allergisch? Stuhlgang oder Defäkation. Hat sich Ihr Stuhlverhalten in letzter Zeit verändert? Leiden Sie an Durchfall oder Verstopfung? Müssen Sie häufiger oder seltener als gewöhnlich auf die Toilette gehen? Wie oft pro Tag bzw. pro Woche? Wann waren Sie das letzte Mal auf der Toilette? Sind Ihnen Veränderungen des Stuhls aufgefallen? Hat sich die Farbe Ihres Stuhls verändert? Hat sich die Konsistenz Ihrer Ausscheidungen verändert? Wasserlassen oder Miktion? Haben Sie Schwierigkeiten beim Wasserlassen? Haben Sie Probleme, das Wasser zu halten, zum Beispiel beim Niesen? Oder müssen Sie zum Beispiel sofort auf die Toilette gehen, wenn Sie Harndrang verspüren? Müssen Sie häufig Wasser lassen? Müssen Sie nachts auf die Toilette? Welche Farbe hat Ihr Urin? Ist er klar, trüb oder blutig? Haben Sie Schmerzen oder spüren Sie ein Brennen beim Wasserlassen?